Der Württemberger von Friedrich von Schiller. Der Name Württemberg schreibt sich von Wirt am Berg. Ein Württemberger ohne Wein? Kann der ein Württemberger sein?